Ich habe in meinem letzten Gottesdienst hier versucht, mal ein bisschen dieses Thema Gemeinde der Zukunft zu beleuchten. Und zwar ein bisschen sehr grundsätzlich. Ich glaube, dass Gemeinde in unserer Zeit immer ein Ort der Hoffnung sein muss. Weil Menschen danach hungern. Und wenn Gemeinde kein Ort der Hoffnung ist, hat sie ihre Botschaft verloren. Ich glaube auch, dass Gemeinde, das war der zweite Punkt bei meiner letzten Predigt, dass Gemeinde eine Art geistliches Haus sein muss, in dem man zu Hause sein kann, in dem man mitlebt und sich einbringt. Und dass dieses Haus ein wachsendes Haus ist. Also, wenn eine Familie größer wird, dann baut man noch ein bisschen was an, ne? Das ist irgendwie logisch. Oder man räumt irgendwie um, damit man mehr Platz hat für die, die dazugehören. Und dieses Bild von einem Haus, das wächst, das wird uns im Epheserbrief gegeben. Und auch im ersten Petrusbrief begegnet uns das. Und ich glaube, dass Gemeinde der Zukunft zum Dritten so etwas sein muss wie eine geistliche Gemeinschaft. Da wird in der Bibel das Bild gebraucht von Gottes neuem Volk und von einer Priesterschaft. Und Priester sind ja immer die, die zwischen den Menschen und dem Heiligtum stehen, ne? Die also irgendwie das verbinden miteinander. Also ich spreche jetzt nur die an von euch, die Christen sind. Ihr könntet das sein. Ihr solltet das sein. Wir als Gemeinde sollen das sein. Gemeinde der Zukunft war meine grundsätzlichen Gedanken. Und heute in dieser Predigt fange ich an, mich an einen thematischen Bogen zu halten, der seit Anfang des Jahres im Bund Freier Evangelischer Gemeinden, im Christsein heute immer wieder vorgestellt wird, der sich orientiert an einem Buch, das unser Gemeindeleiter Reinhard Spinke geschrieben hat, Gemeinde der Zukunft heißt es, und in dem er 10 Koordinaten für einen geistlichen Aufbruch benennt. Da habe ich überlegt, das habe ich auch mit der Gemeindeleitung hier abgesprochen, habe überlegt, dass ich eine Predigtreihe mache, in dem ich über diese verschiedenen 10 Koordinaten insgesamt spreche. Wer also wissen möchte, was nächstes Mal drankommen kann, ihr könnt das Buch bestellen, nicht? Ich sage das Thema nachher auch nochmal. Interessant ist, man kann auf der Homepage der FEG in Norddeutschland, kann man zu jedem dieser Themen einen kurzen Videoclip sehen. Der ist in den letzten Monaten erstellt worden. Und Jens Kugler, der Pastor aus Hamburg, aus Ahrensburg, der hat sich ein bisschen mit der Situation beschäftigt, dass ein deutscher Segler in der Zeit zwischen November und Januar alleine unterwegs war und die Welt umsegelt hat. Boris Herrmann hieß der Mann. Und er ging darauf ein, dass Koordinaten für jemand, der segelt, das A und O sind für das Erreichen seines Ziels. Er muss wissen, wo er ist und er muss wissen, wo er hin will. Das ist der Bezug zu dem Stichwort Koordinaten. Und heute Morgen soll es um 2 Koordinaten gehen, die in einer inneren Beziehung zueinander stehen. Und die eine Koordinate heißt kreativ und die andere heißt konservativ. Reinhard Spinke setzt sich in seinem Buch ein bisschen damit auseinander, dass er sagt, naja, wenn man sagt, das Wort konservativ benutzt, muss man ein bisschen erklären, was das denn bedeutet. Und das tut er auch in seinem Buch. Das mache ich nicht alles jeder Predigt, dann könnten wir noch nichts anderes mehr machen. Aber ich möchte es einfach nur sagen. Und er setzt den Schwerpunkt darauf, dass das konservativ zu verstehen ist im Blick auf den Umgang mit der Bibel. Das ist mir ein Herzensanliegen. Kreativ und konservativ. Habt ihr den Bibeltext noch im Ohr, den wir eben gehört haben? Psalm 8. Herr, unser Herrscher, groß ist dein Name. Da wird etwas von der Kreativität Gottes beschrieben. Und diese Kreativität Gottes, die erkennen wir, die stellen wir fest, im ersten Satz der Bibel. Ihr kennt den ersten Satz der Bibel, oder? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist der, der diese Welt in all ihrer Schönheit, und der Mai ist ja dazu angetan, diese Schönheit zu sehen, ne? Der diese Welt in all ihrer Schönheit geschaffen hat, aus dem Nichts, durch sein Wort. Und wenn wir dann dazu Psalm 8 in Beziehung setzen, dann merken wir mit einmal, dass dieser kreative Gott, der diese Welt geschaffen hat und der dich und mich geschaffen hat, der ist, der dich und mich begabt hat, auch kreativ zu sein. Gemeinde der Zukunft nimmt das in den Blick, dass Gott uns befähigt, von seiner Kreativität zu profitieren für den Weg, den wir als Gemeinde gehen wollen. Und dass wir aufnehmen können, was Gott uns gegeben hat. Wie groß ist dein Name? Was ist der Mensch? Du hast ihn nur ein klein wenig niedriger gemacht als dich selbst. Gott will uns gebrauchen. Er hat uns eingesetzt an den Platz, an dem wir leben und unterwegs sind. Und er möchte uns gebrauchen und er begab uns dafür. Und genau das soll einfließen und soll hineingehören in das Miteinander von Gemeinde und soll eine Orientierung sein für uns, für Gemeinde auch in der Zukunft. Ich mache das mal mit einem Satz des Neuen Testamentes deutlich. Das steht in 2. Korinther 5 im Vers 17, der bemerkenswerte Satz: Ist jemand von Neuem geboren? Das ist ein Bild, ein Wortbild für Christsein, für Christwerden. Ist jemand von Neuem geboren, so ist er eine neue Kreatur. Was war, ist vergangen. Neues ist geworden. Ich weiß, dass in der alten Luther-Ausgabe der Lutherbibel steht, alles ist neu geworden. Kann man auch sagen. Wenn nämlich die Basis für das Leben neu ist, ist eigentlich alles neu geworden. Aber wir wissen ja auch, dass wir noch manchmal unsere Macken haben, nicht? Auch wenn wir Christen geworden sind. Und manches von Altem auch noch da ist. Darum mag ich das, wenn da steht, Neues ist geworden. Gott schafft Neues durch seinen Geist in unserem Leben. Und ihr Lieben, das ist das, was wir weitergeben können und was unser Leben, unser Unterwegssein in dieser Welt heute und für morgen bestimmen soll. Er hat uns geschaffen. Wir dürfen unterwegs sein. Er ist der schaffende Gott. Und was heißt das jetzt für christliche Gemeinde? Was heißt das für die Weitergabe des Evangeliums? Naja, wenn wir das fragen, müssen wir eigentlich in die Apostelgeschichte hineinschauen. ein Buch, das uns erzählt, wie Gott auf vielfältige Weise seine Gemeinde, seine Kirche gebraucht hat. Am Anfang der Zeitenwende. Und dann müssen wir nachdenken über die Erfahrungen, die ein Petrus gemacht hat, durch und durch Jude und einer, der Jesus mit Eifer nachfolgt und der an seine Grenzen kommt, weil er seinen kulturellen Überbau mitbringt und sagt, ich kann nicht alles Mögliche machen, geht gar nicht. Ich bin Jude. Und Gott auf eine total interessante Weise ihn dazu bringt, dass diese Grenzen seines Lebens, diese Tradition, in der er aufgewachsen ist, durchbrochen wird. Ihr kennt diese Geschichte in der Apostelgeschichte, von der erzählt wird, dass Petrus am Beten ist und plötzlich öffnet ihm Gott die Augen und in einer Vision sieht er ein Tischtuch, auf dem lauter Tiere ausgebreitet sind, die für einen Juden als unrein gelten. Und er bekommt die Aufforderung, schlachte und iss. Nein, nie, nie. Das Ganze passiert dreimal. Und der Zusammenhang ist der, zu dem Zeitpunkt sind Männer auf dem Weg zu dem Haus von Petrus, die keine Juden sind und die in Gottes Auftrag gekommen sind, um ihn einzuladen, dass er, der Anhänger Jesu, vor Nichtjuden spricht und ihnen das Evangelium weitersagt. Ist doch hochinteressant, oder? Wie Gott die Denkweise von Petrus verändert, damit das Evangelium die Menschen erreicht, die es erreichen soll. Es gäbe noch manche Geschichten zu erzählen. Paulus schreibt an einer Stelle in seinen Briefen, ich bin jedem jedes geworden, damit ich einige gewinne. Versteht ihr? Wir müssen, wenn wir darüber nachdenken, wie kann Gemeinde heute und morgen leben, dann müssen wir darüber nachdenken, was ist heute nötig, damit wir Menschen erreichen können mit der Botschaft des Evangeliums. Und dann kann das sein, dass wir uns umstellen müssen und nicht die anderen sich umstellen müssen. Da muss nicht jemand erst lernen, wie man bestimmte Begriffe ausspricht in christlichen Kirchen, sondern da müssen wir lernen, wie man über den Inhalt redet, damit ein anderer versteht, um was es eigentlich geht. Versteht ihr? Es geht um Kreativität. Und es geht um eine Kreativität, die sich orientiert an unserer Lebensbeziehung zu Christus und die sich nicht orientiert an einer bestimmten Gemeindetradition. Deshalb brauchen wir das andere. Wir brauchen deshalb einen Umgang mit der Bibel. Und da komme ich zu dem zweiten. Wir brauchen einen Umgang mit der Bibel, der die Bibel verbindlich nimmt. Wir brauchen das. Ich habe keine Ahnung, wie euch das geht, ob ihr auch zu den Online-Bibellesern gehört. Ich finde das immer so ungünstig. Man kann so schlecht Markierungen machen bei den Online-Texten. Natürlich kann man das, aber ein Klick und alles ist wieder weg. Ich bin immer ganz dankbar dafür und gehöre noch zu den alten Bibelnutzern, die einen Buntstift in die Hand nehmen und unterstreichen und ihre Bibel nach und nach ein bisschen bunt machen, weil sie damit leben. Es ist immer die Frage, wie sind wir unterwegs mit Gottes Wort? Welche Bedeutung hat es für uns? Und das ist das, was uns Gott in seinem Wort vermittelt. Dies ist das, was ich euch gegeben habe. Ich lese euch einen Satz vor aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, der auf diesen Zusammenhang eingeht. Stefan hat mich vorhin gefragt, welche Bibelstelle hast du? Und ich sagte, 15. Naja, ob so viele sind, weiß ich gar nicht ganz genau. Aber ich lese euch eine vor. Es war ein bisschen schwierig für mich, genau zu sagen, diese Bibelstelle ist es, weil es heute Morgen und auch in den nächsten Gottesdiensten nicht darum gehen wird, dass ich eine ganz bestimmte Bibelstelle euch vortrage, sondern es wird immer eine gewisse Vielfalt geben. Ich lese euch aus dem 5. Buch Mose ein paar Sätze vor, ab Vers 20. Später werden euch eure Kinder fragen, warum hat der Herr, also warum hat Gott, unser Gott, warum hat er euch all diese Gesetze, Weisungen und Ordnungen gegeben? dann sollt ihr ihnen antworten. Früher mussten wir als Sklaven für den Pharao in Ägypten arbeiten, aber der Herr hat uns mit starker Hand befreit. Vor unseren Augen hat er große Wunder getan und schreckliches Unglück über Ägypten, dem Pharao und seine Familie gebracht. Und der Herr hat uns herausgeholt, um uns in das Land zu bringen, das er unseren Vorfahren versprochen hat. Und dann gab er uns all diese Ordnungen, damit wir uns daran halten und Ehrfurcht vor ihm haben. Und so wird er dafür sorgen, dass es uns gut geht und wir lange leben. Wenn wir alle diese Gebote befolgen, die der Herr, unser Gott, uns gegeben hat, können wir vor ihm bestehen. Was wird hier erzählt? Hier wird erzählt, dass das Volk Israel Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Und es war diese Grunderfahrung des Volkes, dass er sie befreit hat aus der Sklaverei und ihnen eine Heimat gegeben hat, in der sie leben konnten. Und er hat sie den Weg dorthin geführt. Erfahrungen, die die Israeliten mit Gott gemacht haben. Und weil sie diese Erfahrungen mit Gott gemacht haben, darum ist es nicht egal, was dieser Gott ihnen sagt. Warum lesen wir die Bibel überhaupt? Warum sagen wir, dieses Buch ist für uns so wichtig? Weil wir erfahren und erlebt haben, dass Gott unser Leben erneuert hat. Weil wir erlebt haben, dass Gott unser Leben in eine Beziehung zu ihm gebracht hat und wir dadurch eine Zukunft und Hoffnung haben, eine Heimat in Ewigkeit. Und darum ist es uns nicht egal, was Gott in seinem Wort uns sagt. Ihr Lieben, wir lesen nicht dieses Buch, weil wir sagen, wir brauchen ja irgendwas, woran wir uns orientieren, sondern dieses Wort hat uns Gott gegeben, der Gott, der unser Leben in die Beziehung zu ihm gestellt hat. Der Gott, der uns Heimat, Zukunft, Ewigkeit gibt. Der Gott, der uns zu einer solchen Gemeinschaft zusammenstellt. Ich glaube, dass es deshalb unverzichtbar ist, dass wir eine Gemeinschaft sind, die ganz konservativ mit diesem Buch umgeht und sagt, wenn du was wissen willst, das ist unser Herzstück. Das ist Gottes Wort, mit dem wir leben. Und ich möchte dazu immer und immer wieder animieren, dass wir das tun. Lasst mich Bezug nehmen auf zwei Sätze in diesem Zusammenhang noch. Jesus hat Folgendes gesagt: Denkt nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Das zeigt, welche Stellung Jesus hatte zu Gottes Wort, zu den Geboten, zu den Ordnungen, die er gegeben hat. Es ging natürlich ums Alte Testament, aber wir haben auch das Neue Testament. Und Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr haltet, was ich euch sage, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So viele wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also auch hier merkt ihr, die Beziehung zu Gott und das Umgehen mit Gottes Wort hat eine grundlegende Bedeutung für uns. Wenn immer noch bei dem Stichwort Koordinaten. Woran orientieren wir uns? Wir tun es an diesem Wort. Und ich finde es hilfreich und wichtig, was Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. Im zweiten Timotheusbrief lesen wir davon. Dort schreibt er über den Zusammenhang mit dem Umgang der Bibel Folgendes. Ich bitte dich, halte im Glauben fest, wie du es gelernt hast. Von der Wahrheit des Wortes Gottes bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift, von Gott als Geist eingegeben, sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das alttestamentliche Volk, Jesus selbst, die junge Kirche. Wir haben diese Zeugnisse der Bibel, die uns vermitteln, wie nötig es ist, dass wir mit Gottes Wort leben und damit umgehen in unserem Alltag heute auch. Geht es nicht darum, dass wir neu eine Bibeloffensive entwickeln, möchte ich einmal sagen? Dass wir neue Menschen helfen, die Bibel in den Blick zu nehmen, sie zu leben? Ich habe ja einige Jahre mal Motorradfreizeiten gemacht und mir war das immer ein Anliegen, dass die Leute, die zum ersten Mal mit dabei waren, ein neues Testament bekommen haben. Das war für manche ein bisschen überraschend. Aber ich habe auch solche getroffen, die sagten, Bernd, das Ding gehört in meine Motorradausrüstung und ich habe es bei mir, wenn ich unterwegs bin. Freut mich. Freut mich, Leute zu treffen, die auf diese Art und Weise Zugang bekommen haben zu Gottes Wort. Und es gibt so viele unterschiedliche Bibelausgaben, die uns helfen. Auch einem Menschen helfen, der nicht gewohnt ist, mit Bibelversen und Abschnitten und Kapitelüberschriften umzugehen, wie jemand, der die Bibel schon ganz lange benutzt. Da hat ein Journalist eine neue Ausgabe der Bibel geschrieben. Er hat gar nicht der Anspruch, dass er die Bibel schreiben will, aber er wollte die Geschichte Jesu erzählen. Er hat ein Buch herausgebracht, in dem er das verdeutlicht und fast wie ein Roman geschrieben ist. Und Menschen, die vielleicht die Bibel nicht in die Hand genommen haben, nehmen dieses Buch in die Hand und erfahren mit einmal Grundlegendes. Versteht ihr, wir müssen an der Stelle kreativ sein. Wir müssen überlegen, wie können wir das, was für uns selber so grundlegende Bedeutung hat, weitergeben an Menschen um uns herum. Das ist Auftrag, den wir als Gemeinde haben und wir müssen selber damit leben. Es geht also immer um diese beiden Punkte. Gemeinde der Zukunft, kreativ das Evangelium weitergeben und konservativ im Blick auf den Umgang mit der Bibel. Warum? Weil das Evangelium in seinem Inhalt sich nicht geändert hat. Wir Menschen brauchen die Erlösung durch den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha. Und wir brauchen dieses Leben, das Gott uns gibt. Und diese Botschaft, die wollen wir weitergeben den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Ich werde Ende des Monats ein nächstes Mal über diese Aspekte Gemeinde der Zukunft predigen. Und die beiden Stichworte, die dann dran kommen, man höre und staune, heißen kundenorientiert und kommunikativ. Kundenorientiert und kommunitär. Lad euch ein dazu. 30. Mai. Lasst uns zusammen beten. Jesus Christus, du unser Herr und Gott, du bist gekommen und du hast uns die Liebe Gottes so nahe gebracht, dass wir sie verstehen. Du wurdest Mensch. Du wurdest einer von uns, damit wir verstehen, dass wir durch dich einen Vater im Himmel haben. Wir preisen dich darüber und wir danken dir dafür. Aber du hast uns nicht nur gezeigt, diese Liebe des Vaters, sondern du hast uns auch geholfen, zu verstehen und zu erfassen, dass dein Wort Bedeutung hat, grundlegende Bedeutung hat. Und wir bitten dich, dass wir lernen, damit umzugehen. dieses Wort in unser Leben hineinzunehmen, es nicht nur als Orientierungspunkt zu nehmen, sondern tatsächlich als Brot des Lebens, dass wir lernen, damit zu leben. Du bist der Gott, der uns einlädt, deine Leute zu sein. Hilf uns dazu. Amen.